Alpenland, der Stine, Atombomben über L.A. Josh Ricci, Josie Ricci, wir sind die CIA. Die Nacht liegt schwer auf der Stadt, Louis geht rot, was niemand geraunt hat. Atombomben schweben über L.A., die Welt hält den Atem, es tut so weh. Josh Ricci steht, Josie an seiner Seite, CIA, Zwillinge bereit für den Fight. Wir spüren die Angst, wir spüren das Leid, doch Liebe ist stärker, sie bleibt uns geweiht. Wir sind die CIA, wir sind die LAP, wir sind die Stimme derer, die im Dunkel schreien. Die Schatten von Operation Schneeglöckchen, Operation Schneeglöckchen, Freiheit.